Ihr habt mich damals ausgelacht, als ich meinte, ich werde einsam. Euch zu überzeugen, brauche ich heute nicht mal ein Bar. Zeiten ändern sich, gewonnen so zerronnen, ich fass es immer noch nicht. Ihr wollt nur Aufmerksamkeit bekommen, doch es geht darum mehr. Erweiter deinen Horizont und sieh, wie die Zukunft auf dich zukommt. Alles hat einen Sinn, glaub nicht, dass ich bin. Glaube, du weißt es, ich bin der, der ich bin. Von wegen, du bist bereit. Ja, du bist 3 Quadratmeter breit. Dabei, es geht nicht um die Kraft. Nein, es geht um das, was du schaffst. Und um die Menschen, die du heute noch nicht hast. Sie sind deine Freunde, aber pass auf. Denn ein Griff ins Klo, überleg nicht, sondern lauf. Und lauf schneller dem Sternenhimmel entgegen. Der Himmel erwartend, so kann es gehen. Du schaffst alles, was du möchtest. Du musst nur kämpfen, den Weg weitergehen und die Ängste ertränken. Zeiten ändern dich, nicht mich. Deshalb nimm es auch auf, dieses Gedicht. Du schaffst alles, was du möchtest. Du musst nur kämpfen, den Weg weitergehen und die Ängste ertränken. Zeiten ändern dich, nicht mich. Deshalb nimm es auch auf, dieses Gedicht. Have you ever feel strange? Und der Wankelmut tut dir selten gut. Du bist wie ich ein Mensch, nicht tadellos oder maglos. Aber jeder an sich als Persönlichkeit groß. Wie sagst du dir, du bist nicht wert? Und ist es eine Träne, die dort aufgebärt? Immer sind es Luftballons, die dir aufhelfen. Und du glaubst an die Hoffnung, so wie an Elfen. Dieser Kopf nickt, die Drums kicken, Kopf nickt gerade stehen. Und denk daran, deinen eigenen Weg zu gehen. Sei ein freier Künstler, lass dich nicht inspirieren. Rap technisch gesehen, du der König, sie auf allen Vieren. Und die Klaviertasten gedrückt, mit den Drums ergeben sie ein Stück. Violine ergeben den Refrain und der Beat ist selbstständig wie Chopin. Friede ist ein Schmetterling, wie die ersten Töne. Du schaffst alles, was du möchtest. Du musst nur kämpfen, den Weg weitergehen und die Ängste ertränken. Zeiten ändern dich, nicht mich. Deshalb nimm es auch auf, dieses Gedicht. Du schaffst alles, was du möchtest. Du musst nur kämpfen, den Weg weitergehen und die Ängste ertränken. Zeiten ändern dich, nicht mich. Deshalb nimm es auch auf, dieses Gedicht. Have you ever feel strange?